zur Verurteilung der gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas veröffentlichte am 8. März das afrikanische Sozialideologie-Studienkomitee eine Erklärung. In der Erklärung wurde unterstrichen, dass diesmalige beispiellose Militärübungen, die der Charta der Vereinten Nationen zuwiderlaufen, einen extrem provokatorischen und aggressiven Charakter tragen. So forderte die Organisation die USA dazu auf, für den Frieden der Region und der Welt mit ihrer Koreapolitik vorsichtig umzugehen.